Als mein Vater eines Tages anrief und sagte, Mutter sei krank. Wirklich krank, sie würde bald sterben. Als er anrief, hatte ich mit meiner Mutter seit 36 Jahren im Unfrieden gelegen. Das ist eine lange Zeit, 36 Jahre. Wir hatten uns all die Jahre nicht mehr gesagt am Telefon als frohe Weihnachten, schönes Mittsommerfest und geht es Papa immer noch schlecht. Mein Vater meinte, ich solle nach Hause kommen, weil Mutter bald sterben werde. Er fand, ich solle unverzüglich kommen, bevor ihre Schmerzen so groß würden, dass sie mich vielleicht nicht mehr wiedererkennen würde. Ich habe ein paar Tage freigenommen und mich in den Zug gesetzt. Der gewissenlose Mörder Hasse Karlsson enthüllt die entsetzliche Wahrheit, wie die Frau über der Eisenbahnbrücke zu Tode gekommen ist. Von Henning Mankell, aus dem Schwedischen, von Hans-Jörg Betschart. Ich habe in den Bus umsteigen müssen, da der Zug neuerdings nicht mehr bis zu uns fährt. Wir waren zu dritt im Bus. Es war im tiefsten Winter und später am Abend. Plötzlich knallte etwas, der Bus legte sich schleudernd schräg. Auf einmal standen wir mitten im Wald in der Stille. Der Busfahrer kletterte hinaus und sah nach. Das ist die Hinterachse. Aber die Scheißkarre ist doch neu. Da standen wir, draußen im Wald in der Kälte, und warteten auf Bergungsfahrzeuge oder einen anderen Bus. Ich stieg aus und betrachtete die Sterne. Auch sie schienen vom Frost überzogen. Und in diesem Augenblick, als ich in der Dunkelheit stand und fror, sah ich alles wieder vor mir und wie ich mich mit Mutter zerstritt. Es war, als ob ich wieder ein 13-jähriger Junge wäre. Wer ist das denn? Warum steht er auf meinem Stein? Den habe ich hier noch nie gesehen. Wer ist das denn? Es war meine erste Begegnung mit ihm. Was glotzt du? Schwalbe. Ich glotze gar nicht. Klar, du glotzt. Ich hatte mir unten am Fluss einen Stein ausgesucht, den ich den Klippenthron nannte. Das ist nicht dein Stein. Ist er doch. Es setzt sich sonst niemand da drauf und ich habe ihm den Namen gegeben. Dort ging ich jeweils nach der Schule hin und wartete darauf, dass etwas geschehen sollte. Sind ja alle so in diesem Bauernloch. Wir sind, wie wir sind. Aber es war nie etwas geschehen. Ihr gebt den Stein Namen. Und den Kiefern? Jetzt glotzt du wieder. Deine Schneeschuhe. Die sind schön. Die sind hässlich. Aber nützlich. Wie heißt du? Hasse Karlsson. Was macht dein Vater? Er ist Waldarbeiter. Und wie heißt du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Schwalbe. Soll das ein Name sein? Mein Vater ist der neue Oberförster. Wie war denn der Alte? Er hieß Kronlund und war böse. Jetzt ist er tot. Ich bin gestern hierher gezogen. Willst du die Schneeschuhe ausprobieren? Wonach guckst du mit dem Feldstecher? Man kann damit die Welt ganz nah oder ganz weit wegrücken. Später wurden wir Freunde. Schwalbe und ich. Willst du die Schneeschuhe ausprobieren? Er war anders. Und man konnte nie sicher sein, ob er die Wahrheit sagte oder log. Er holt Äpfel im Keller. Und du? Ich werde hinausgehen. Bei der Kälte? Was willst du draußen tun? Ach, hilf mir aus den Stiefeln. Die Füße sind heute so geschwollen. Zieh! Hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja. Komm, zieh, Junge! Zieh! Fester! Oh, warum kaufst du dir keine neuen Stiefel? Die sind doch zu klein. Die Stiefel sind in Ordnung. Die Füße sind nur zu groß. Ich schleppe Tabletts voll mit Bierflaschen und springe und werde herumgeschickt und schleppe und springe weiter. Ich möchte nie Kellner werden. Dann mach die Hausaufgaben. Zieh jetzt. Zieh. Der andere Stiefel sitzt besonders fest. Ja, kann das nicht Vater machen? Ich will raus. Draußen ist es 23 Grad minus. Was willst du draußen tun? Wer wartet da draußen in der Kälte? Schwalbe. Jetzt lügst du, Junge. War schlecht. Die Schwalben sind lange vor dem Wintereinbruch in den Süden gezogen. Der nicht, der ist der Sohn vom neuen Oberförster. Halt dich da raus, sag ich dir, halt dich da raus. So war meine Mutter. Sie konnte die vornehmen Leute nicht ausstehen. Ich bereute beinahe, dass ich verraten hatte, wer Schwalbes Vater war. Mutter war sehr leicht reizbar und wenn sie brüllte, sprang die Katze davon und versteckte sich. Und dann musste Vater dazwischen gehen. Vater saß meist unten im Keller, wenn er schwere Zeiten hatte und nicht in den Wald hinaus konnte. Hörst du, was er sagt, Vater? Er will mit dem Sohn des Oberförsters Schabernack aushecken. Und was passt dir an Sven Olof nicht? Was sollte mir an ihm nicht passen? Das passt dir nicht. Sein Vater fährt mit zwei abgetakelten Pferden Kisten herum. Das passt dir nicht. Stimmt das? Sein Vater ist nicht der Oberförster, sondern ein schielender Kerl, dem ihr Schlängel Hugo hinterher schreit. Ist es nicht so? Ich dachte, du und Sven Olof seid beste Freunde. Ich verdrück mich jetzt. Ich werde die Katze rauslassen. Tschüss. Hast du gehört, Vater? Er fängt an, den Eigenbrötler zu spielen. Wir sind ihm wohl nicht mehr und gut genug. Mutter lärmte weiter. Schuftet und muss ich. Aber sie war nicht nur so. Sie konnte auch anders sein. Man konnte nur nie im Voraus wissen, welche Laune sie von der Arbeit in der Kneipe mit nach Hause brachte. Am aufgeräumtesten war sie, wenn sie aus ihren Jahren als Kellnerin auf hoher See erzählte. Matrosen. Hasse. Matrosen. Die alte Frau auf dem Meer. Wie konnte sie sich nur so an Land werfen lassen? Mitten in einen Wald. Wie kann man da an Land geworfen werden, wo kein Meer weit und breit in Sicht ist? Man trifft einen Mann, deinen Vater, mit dem man sich verheiratet, der eine Landkröte ist und will, dass man aufhört, um die Welt zu segeln. Man landet hier, ohne dass man richtig weiß, warum. Aber aus dir werde ich jemanden machen. Aber aus dir werde ich jemanden machen, mein lieber Hasse. Du bist mein Meer. Mach deine Hausaufgaben und mach etwas. Mach deine Hausaufgaben und mach etwas aus dir. Hast du nur geschwollene Füße wie ich. Vergiss das nicht, vergiss das nie. Vergiss das nicht. Warum kommt hier niemand? In die Zeit ist wohl niemand draußen. Es ist ja schon 9. Das weißt du ohne Uhr? Ich brauche keine. Der Zug fährt hier 8:55 vorbei. Mist, oh Mist, mir ist kalt. Wenn es so kalt ist, darf man nicht stehen bleiben. Bewege dich, hüpf. Glaubst du, das wärmt, wenn ich in die Hose pisse? Fürs Erste vielleicht, aber dann friert man mehr. Still! Was ist? Da kommt jemand auf der Straße. Nee. Da ist niemand. Worauf warten wir eigentlich? Warum stehen wir hier und frieren? Manchmal vergessen sie im Kino die Notausgänge zu schließen. Wenn wir hineinschleichen, können wir den Film sehen. Wir werden Schrecken verbreiten. Wir? Wer hier über die Brücke kommt, wird unser Opfer sein. Warum? Bist du blöd? Nein. Vielleicht verblödet man, wenn man zu lange in diesem Loch hier gewohnt hat. Du wohnst hier auch. Das zählt nicht. Sobald ich mit der Schule fertig bin, ziehe ich hier weg. Wohin? Irgendwohin. Wo es nicht so gemein kalt ist. Wo es eine Uni gibt, die mir passt. Was willst du werden? Ich will sowas hier nicht werden. Ich will ein Mensch sein, den niemand vergisst. Wie? Ich habe nie erfahren, was Schwalbe eigentlich nicht werden wollte. Was er schon sein wollte. Es kommt jemand. Jemand kam zu Fuß über die Brücke. Es war eine schwarz gekleidete Frau mit einem sehr bleichen Gesicht. Wer ist das? Das ist die Frau des Pferdehändlers. Die kann sogar Lasso werfen. Ihr Mann hat Pferde verkauft, aber jetzt ist er tot. Er hat sich zu Tode gesoffen, sagt meine Mutter. Wohin ist sie unterwegs? Sie wohnt auf der anderen Seite des Flusses. Sie ist geizig. Die kriegt von uns. Was soll die von uns kriegen? Die braucht nichts, die ist reich. Das sagen alle. Sie kommt vom Apotheker. Sie hat dort Karten gespielt. Jetzt ist sie auserwählt. Was heißt auserwählt? für unsere Rache. Wir werden sie erschrecken. Verstehst du gar nichts? Was für eine Rache? Rache wofür? Hasemann? Was macht Vater? Er holt Äpfel im Keller. Ich heiße nicht Hasemann. Ich mag das nicht. Ob man mag oder nicht. Ich hatte heute in der Kneipe einen Stammgast, der zu viel trank. Er wurde laut und hat mit Stühlen um sich geschmissen. Das mag ich nicht. Aber es kommt, wie es kommt, ob man mag oder nicht. Hast du deine Aufgaben gemacht? Hm? Ich höre dich nicht. Ja, habe ich gesagt. Nein, du hast nichts gesagt. Komm her. Schau. Mein ganzer Stolz. Mein ganzer Stolz. Dieses wunderbare Schiffsmodell von der Celestine. Ist sie nicht schön, mein kleiner Dreimaster? Nimm die Katze weg. Wenn sie in die Takelage klettert, ist alles zu spät. Dann bleibt uns nur noch ein Wrack. Weg. Psst. Pfui. Psst. Jetzt schau dir dieses Schiff hier an und beantworte meine Frage. Welche Frage? Was möchtest du in deinem Leben zustande bringen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn man 13 ist, träumt man davon, etwas zu werden. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Mein Gott, was ich geträumt habe. Mein Gott, was ich geträumt habe. Ich war Kapitänin auf dem Kreuzfahrtschiff Atlantis. Der erste weibliche Kapitän. Aber daraus wurde ja nichts, Mutter. Es wurde nichts daraus, nein. Aber ich habe geträumt. Ohne Träume wird alles nichts. Du sollst die Katze wegnehmen, habe ich gesagt. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber du musst, träumen, Junge. Wenn du keine Träume hast, wird das Leben wie nasses Brennholz. Es brennt nicht mehr. Es brennt nicht mehr. Man bedient in einer Bierkneipe. Was hast du gesagt? In diesem Augenblick kam Vater mit den Äpfeln aus dem Keller. Zum Glück. Warum bist du nie Kapitän geworden? Warum bist du immer Kellnerin geblieben? Weil ich es so wie du gemacht habe. Ich habe doch gar nichts gemacht. Genau. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Genauso habe ich es auch gemacht. Siehst du mein Schiff? Die Celestine? Hier in der Ladeluke befindet sich ein Geheimnis, Hasemann. Eines Tages werde ich es lüften. Eines Tages werde ich es lüften. Eines Tages. Wenn du gelernt hast, deine Hausaufgaben zu machen. Und nicht einen Tag früher. Und nicht einen Tag früher. Warum kommt niemand? Es ist zu kalt. Ich gehe nach Hause. Ich habe meine Aufgaben noch nicht gemacht. Du hast Schiss. Du bist ein Feigling. Das bist du. Das bin ich nicht. Dann musst du es tun. Warum sollte ich? Warum nicht du? Weil wir das so beschlossen haben. Du hast das beschlossen. Ich nicht. Still jetzt. Jetzt kommt sie. Beeil dich. Ich gehe nach Hause. Da! Die Pferdehändlerin. Das schwarze Gespenst mit dem Eulenhut. Los, komm. Nein. Jetzt hast du alles versaut. Es ging zu schnell. Du hast dich nicht getraut. Du hast dich nicht getraut. In diesem Augenblick verstand ich, dass ich Schwalbe als Freund verlieren würde, wenn ich es nicht tun würde. Du hast dich wirklich nicht getraut. Das wollte ich nicht. Du Feigling. Er war mein erster Kamerad, der nicht einfach alles den anderen nachmachte. Einige Tage später trafen wir uns wieder. Am Abend an der Eisenbahnbrücke. So, du bleibst im Schnee liegen und tust so, als ob du tot wärst. Mal sehen, was die Alte macht. Ja, aber... Sei still! Na gut. Was ist denn das? Oh, da liegt doch wer. Ist hier ein Unglück geschehen, möglicherweise? Ha, er atmet noch. Hallo. Hallo. Hallo. Nein. Ist wohl niemand mehr draußen jetzt. Um Himmels Willen, bei der Kälte. Ja, so sag doch was. Tut dir etwas weh, Junge? Ambulanz. Ambulanz? Geht es dir so schlecht, Junge? Ja, da muss ich wohl rennen. Aber friere dich nicht zu Tode, während ich renne. Hier, komm, nimm meinen Hut so lange. Das hält dich etwas warm am Kopf, während ich weg bin. Ich hole Hilfe. Ambulanz! Ambulanz! Ambulanz! Ich lach mich tot, wie du aussiehst, mit dem Hut von der Alten. Das ist die Kriegsbeute. Komm jetzt, wir verstecken uns. Das wird echt stark. Ich hau ab. Sie hat gemeint, ich sei tot. Verstehst du jetzt? Verstehst du? Wir versteckten uns. Nach einer Weile schlitterte die alte Ambulanz durch den Schnee hierher. Sie suchten und die Alte winkte und zeigte. Mein Hut, schrie sie. Mein Hut, der Hut. Der Junge ist verschwunden. Sie leuchteten hinunter in den Fluss, aber ich war ja längst weg. Oh, mein Hut. Der Fahrer des Notarztwagens wurde wütend und beschimpfte die Alte. Sie sei wohl verrückt. Die spinnt doch, schrie er. Und dann fuhren sie weg. Mein Hut ist die Pferdehändlerin weg. Blieb stehen und nieste ein paar Mal. Dann ging sie. Schwalbe zückte plötzlich ein Messer. Der Hut wird jetzt geteilt. Unser erster Skalp. Hier, nimm deine Hälfte. Was glaubst du, denkt sie? Sie denkt nicht. Sie hat Angst. Als er das sagte, stürzte ich davon. Irgendetwas zog sich in meinem Magen zusammen. Es war etwas in seiner Stimme. Etwas Hartes und Hässliches. Sie denkt nicht. Sie hat Angst. Und trotzdem fand ich es anziehend. Und das war bloß der Anfang. Hassemann, was macht Papa? Er sitzt im Keller und schält Äpfel. Oh, du musst mir diesen Zahn ziehen. So war meine Mutter. Total verrückt. Geh zum Zahnarzt. Nie im Leben. Man konnte sich für sie schämen und auf sie stolz sein, gleichzeitig. Kannst du Vater rufen? Er muss ihn mir ziehen. Hol mir eine Beißzange, dann tue ich es selber. Sie war einerseits die Tochter des berühmten Bärenjägers und andererseits eine lächerliche Bedienung. Meine Mutter traf Schwalbe nur ein einziges Mal. Und damals begann unser endgültiges Zerwürfnis. Wie viele Zimmer hat diese Schwalbe zum Rumfliegen? Sieben. Und wir haben zwei. Aber wie viele hat der Schlängel Hugo und seine Familie? Ein Zimmer. Aber du bist jetzt etwas Besseres geworden und ziehst Spielkameraden mit sieben Zimmern vor. Du lädst ihn ein, Hassemann, damit wir uns seine Schneeschuhe anschauen können. Wer wir? Ich hab's ja schon gesehen und ausprobiert. Aber hat Vater sie gesehen? Hab ich sie gesehen? Du lädst ihn ein, Hassemann. Sonst gehen wir beide getrennte Wege. Willst du, dass wir beide getrennte Wege gehen? Nee. Also, dann. Hol die Beißzange. Mama, das ist Schwalbe. Tag, gnädige Frau. Das mit der gnädigen Frau, lass mal bleiben. Ich bin Hasses Mutter und heiße Bertha. Und wenn einer in der Kneipe von mir nicht bedient wird, darf er mich dicke Bertha nennen. Wie heißt du noch, außer Elster? Schwalbe, Mama. Ich heiße Stüde. Hier in diesem Haus nehmen wir die Dinge, wie sie kommen. Also, lass uns diese Wunderdinger von Schneeschuhen anschauen. Hier, bitte. Die sehen ja fantastisch aus. Ich probiere sie mal an. Oh. Ich gehe ein paar Schritte. Oh. Mein Vater hat einen Bruder, der in Kanada wohnt. Er hat sie mir gekauft. Ach so? Das ist nicht schlecht. Gibt es da auch Größen für Frauen? Das weiß ich nicht. Nein, wie solltest du das wissen? Was treibt ihr da eigentlich an den Abenden, wenn ihr draußen in der Kälte herumrennt? Machst du nie Hausaufgaben? Ich mache sie unmittelbar nach der Schule. Ich wusste selbstverständlich, dass Schwalbe log. Er hat nie Hausaufgaben gemacht. Aber die Lehrer wagten nicht, ihn dafür zu rügen, da sein Vater ja der Oberförster war. Trotzdem wurde ich wütend auf Mama. Ich wurde wütend auf Mama, weil Schwalbe sie anlog. Schön habt ihr es hier. Aber was dachte er? Was dachte er darüber, dass man gezwungen war, in zwei Zimmern zu wohnen mit Katzenpisse in der Küche? Wie wär's mit einer Wette? Was für eine? Irgendeine. Warum willst du immer wetten? Ich hab kein Geld. Wenn man gewettet hat, weiß man, ob man Gewinner oder Verlierer ist. Ich wette mit dir, das nächste Opfer, was da auf der Straße kommt, ist dein Mann. Und ich glaube, es ist eine Frau. Was kriegt der Gewinner? Der Verlierer kriegt eine Strafe. Hast du jemals gefrorenen Stahl geleckt? Nein. Der Verlierer muss mit der Zunge am Stahlträger der Brücke lecken. 10 Sekunden lang. Das ist doch keine Strafe. Wir werden sehen. Es waren abends nur wenige Leute auf der Straße unterwegs. Manchmal kam nicht ein einziger vorbei. Es kommt jemand. Aber diese Wette gewann ich. Was ist denn das für eine Verrückte? Ich habe die Wette gewonnen. Die sieht ja vielleicht komisch aus. Die kennt hier jeder. Sie hat keine Nase. Man wollte sie operieren, aber es ging schief. Der Arzt hat ihr die ganze Nase weggeschnitten. Sie heißt Janine, ist etwas älter als wir und spielt Saxophon. Alle gruseln sich ein wenig vor ihr. Aber ich habe die Wette gewonnen. Wie gruselig. Die hat tatsächlich keine Nase. Bring morgen Abend einen Spaten mit. Wozu einen Spaten? Das wirst du morgen sehen. Ich habe die Wette aber gewonnen. Ich werde an der Brücke lecken. Aber erst, wenn wir der nasenlosen Verrückten einen ordentlichen Schrecken einjagen. Am nächsten Abend tauchte er an unserem Platz mit einem leeren Kartoffelsack auf. Hast du den Spaten? Gut. Weißt du, wo es Ameisenhaufen gibt? Hinter dem Friedhof. Aber sie sind zugeschneit. Da nichts wie los! Natürlich fanden wir einen und ich musste ihn ausgraben. Lehmschollen mit tiefgefrorenen Ameisen. Einen ganzen Ameisenstaat stopften wir in den Sack. Dann schleppten wir ihn zu Janins Haus. Das Küchenfenster ist nur angelehnt. Komm jetzt, wir schütten die Ameisen hier rein. In der Wärme werden sie zum Leben erweckt. Und wir taten es. Wir schütteten den ganzen Ameisenhaufen hinein. Morgen, wenn sie aufwacht, ist die ganze Küche voll mit Ameisen. Dann rannten wir weg. Morgen schmieren wir Lack auf die Johannisbeerbüsche. Und wir nageln hier eine tote Krähe an die Tür. Was soll daran so genial sein, jemandem die Johannisbeerbüsche mit Klarlack zu beschmieren? Reicht das denn nicht mit den Ameisen? Dann mache ich es halt allein. Natürlich bin ich am nächsten Abend mitgegangen. Warum macht man Dinge, die man nicht tun will? Darauf fand ich keine Antwort. Schwalbe stand Schmiere, während ich die Büsche in Janins Garten lackierte. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich fror, dass es mich schüttelte. Was soll das denn hier? Machst du mir meine Johannisbeerbüsche kaputt? Wo war Schwalbe? Er war verschwunden. Du kommst jetzt mit mir hinein. Du hast mir die Ameisen durchs Fenster geworfen. Nein. Lüg nicht. Sie klang nicht im geringsten böse. Nur traurig. Dann fragte sie nicht mehr weiter. Es wurde ein eigentümlicher Abend. Du kannst ruhig denken, ich sei hässlich oder schrecklich oder ekelhaft. Aber man schmeißt keine Ameisen in meine Küche. Und man schmiert mir kein Kleister auf meine Johannisbeerbüsche. So, jetzt werde ich für dich Saxophon spielen, damit du das nie wieder tust. Dann entdeckte ich Schwalbe. Er stand draußen vor dem Fenster und grinste. Am liebsten hätte ich ihn verraten. Der hat das alles ausgeheckt. Er hat darauf bestanden, uns rächen zu müssen. Er wollte Angst und Schrecken verbreiten. Aber ich sagte nichts. Warst du allein? Ja. Und was ist das für einer, der vor meinem Fenster herumlungert? Nein. Du sagst nichts. Dann kannst du gehen. Aber wenn du es dir anders überlegst, kannst du zurückkommen. Ich erinnere mich, wie ich da weggerannt bin und dachte, das ist eine Art nasenloser Engel. Sie rief nicht die Polizei an, sie ließ mich einfach gehen. Wenn sie eine Nase gehabt hätte, wäre sie eine von denen gewesen, die man heiraten würde. Später, wenn man erwachsen sein wird. Das war das mieseste Schmierestehen, das ich je erlebt habe. Du bist ein Feigling. Du traust dich sicher auch nicht an der Brücke zu lecken. Sollen wir wetten? Was? Wenn ich mit der Zunge das Eisen streife, kletterst du über die Brücke. Ich schaute an der Eisenbahnbrücke hoch und wusste, wenn ich da hinaufklettere, werde ich sterben. Dann sagte ich mir, ich muss versuchen, so denken zu lernen wie Schwalbe. Warum willst du wieder wetten, wenn du die letzte Wette noch nicht eingelöst hast? Das kann man wohl. Ich muss etwas erfinden, um mich zu drücken. Aber was? Wie könnte ich mich da herausmogeln? Okay. Es geht los. Ich lecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es war der längste Winter, den ich je erlebte. Der Klippenthron unten am Fluss, wo ich Schwalbe zum ersten Mal begegnet war, lag völlig zugeschneit. Und ich sollte über die Brücke klettern. Aber Schwalbe wurde krank. Niemand konnte genau sagen, was es war. Er lag wochenlang nur krank im Bett und niemand durfte ihn besuchen. Aber schließlich kam Schwalbe doch wieder zur Schule. Jetzt sieht man nichts mehr. Meine Zunge war stärker als die Brücke. Ich traue mich zu tun, was immer du willst. Ich klettere auf die Brücke hinauf und stelle mich zu alleroberst noch hin und pisse dir auf deinen kleinen Kopf. Er war richtig ich traue wahnsinnig. Mich alles, alles. Niemand kann mich erwischen. Ich hatte ein bisschen ich bin eine Angst Schwalbe. Vor ihm. Schwalbe. Und doch war er mein Freund. Der beste Freund, den ich je gehabt hatte. Eines Tages kam Mutter mir auf halbem Weg nach Hause entgegen. Vater ist weg. Du musst helfen, ihn zu suchen. Was heißt weg? Es ist einer in die Kneipe gekommen, der hat ihn die Eisenbahnschienen entlang spazieren sehen. In Unterwäsche. Er wird uns erfrieren bei der Kälte. Mein Vater war vorher noch nie abgehauen. Auch wenn es sich später oft wiederholen sollte. Dann lief er einfach weg, wenn er sich nicht wohlfühlte. Wir rannten entlang der Eisenbahnschienen. Mutter weinte. Das tat sie sonst nie. Und da fuhr mir der Schreck erst recht in die Glieder. Wir finden ihn schon. Er wird sich den Tod holen. Warum ist Vater so eigenartig? Er findet das Leben manchmal zu schwer. Vater saß wie ein alleingelassener Troll auf einem Baumstumpf und schluchzte. Die Ärmel hat er hochgekrempelt, als hätte er sich dazu entschieden, zu Tode zu frieren. Er war so steif, dass wir ihn fast tragen mussten. Mutter redete auf ihn ein, als wäre er ein kleines Kind. Und ich verstand, dass sie ihn sehr, sehr lieben musste, obwohl er so komisch war. An diesem Abend blieb ich zu Hause, obwohl Schwalbe an der Brücke wartete. Vater schläft jetzt. Hat er was gesagt? Was hätte er sagen sollen? Warum er so komisch ist. Wenn er so traurig ist, sagt er gar nichts. Wenn ich so werde wie Vater, werde ich mich aufhängen. So redest du nicht über deinen Vater, wenn es ihm schlecht geht. Tut das gut. Weißt du, was sich im Laderaum der Celestine befindet, Hasse? Jedes Mal, wenn ich 50 Kronen Trinkgeld mache, wechsle ich sie in einen 50er und stopfe ihn dort hinein. Eines Tages wird er voll sein. Und dann werden du, dein Vater und ich in eine Stadt reisen, die heißt Rotterdam. Was sollen wir dort? Dort gibt es Schiffe aus der ganzen Welt. Dort sind alle Menschen Seeleute. Und alle werden nach Meer riechen. Du und Vater und ich. Einmal noch in meinem Leben möchte ich dorthin zurück. Um zu sehen, ob es das Meer noch gibt. Glaubst du, ich würde mich wieder da hinauswagen? Hinaus auf das offene Meer? Warum machen wir uns denn nicht davon? Aber ich wusste es. Papa konnte man nicht mehr verpflanzen. Dann wäre er völlig durchgedreht, so dass man ihn ins Krankenhaus hätte einsperren müssen. denn für eine Mumie? Das ist Aurelia. Sie ist Mitglied in irgendeiner religiösen Vereinigung und verkauft deren Zeitung. Gibt es in diesem Bauernloch eigentlich keine normalen Menschen? Ich dachte an Vater. Nur geistesgestört. Und daran, was Schwalbe gesagt hätte über ihn, wenn er es gewusst hätte. Hätte sich Schwalbe an meinem Vater auch rächen wollen? Plötzlich reichte es mir und ich wäre am liebsten abgehauen. Was macht sie? Komm! Sie streckt eine Kaffeetasse zu den Sternen hinauf. Er ist ganz frisch gekocht. Zucker habe ich auch dabei. Komm herunter! Ich lade dich zu einer Tasse Kaffee ein. Mit wem spricht sie? Sitzt da oben jemand auf dem Brückenbogen? Kommt auch heute Abend nicht. Ich sehe niemanden. Komm, lass uns gehen. Nein! Warte ein wenig. Ich wäre so froh, wenn du herunterkommen würdest und mit mir einen Kaffee trinken würdest. Sie spricht mit Gott. Verstehst du? Nur ein einziges Mal. Sie hat sie nicht mehr alle. Ist jemand hier? Aurelia ist, wie sie ist. Das wissen alle. Die kriegen wir. Ist jemand hier? Die wird unsere Rache treffen. Ich verstehe nicht, warum wir etwas antun sollten. Es gibt noch Hast du nie vor, hier. Groß zu werden? Was hat das mit der Sache zu tun? Mann, üben, um erwachsen zu werden. Sonst bleibt man noch Kind. Selbst wenn man eine Glatze kriegt. Ich verstehe nicht, was du meinst. Hast du die Erwachsenen nie beobachtet? Wie sie sich aneinander rächen? Hast du das nie bemerkt? Daran erinnere ich mich noch heute, wie er das sagte. Ich dachte, irgendetwas an Schwalbe ist merkwürdig. Wie er denkt und was er tut. Ich sagte ihm, ich hätte es satt. Ich mache nicht mehr mit. Dann mache ich es selber. Das glaube ich dir gerne. Ich werde sie Gott treffen lassen. Das werde ich tun. Warte nur, du wirst staunen. Ich hatte mich entschieden. Ich machte nicht mehr mit. Trotzdem rannte ich am Abend wieder runter zur Brücke. Da war Schwalbe nicht da. Aber am nächsten Abend, da geschah es. Aurelia tauchte wieder auf mit ihrer Thermoskanne im Rucksack. Schwalbe sprach sie an. Guten Abend, werte Dame. Oh Himmel, wie du mich erschreckt hast. Das war nicht meine Absicht. Das glaube ich auch nicht. Wie willst du mich erschrecken, wo du selber so erschrocken aussiehst? Ich sollte fragen, wie die werte Dame heißt. Was solltest du? Und wer will den Namen von der werten Dame wissen? Das hat der fremde Herr nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt? Das muss ein eigenartiger Herr sein. Er hat nicht erwähnt, wie er heißt. Nein. Aber wie hat er ausgesehen? Was wollte er? Wie war er gekleidet? Bleich, als ob... Als ob? Als ob er sehr, sehr alt sei. Oh, Herr im Himmel! Das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Herr im Himmel, und ich sollte grüßen lassen. Und er trinke gerne eine Tasse Kaffee mit der werten Dame. Du lügst mich doch an, Junge, nicht wahr? Sehe ich aus wie ein Lügner? Nein, das wohl nicht. Aber... Wo sollen wir uns dann treffen? Hier, auf der Brücke, nachts. Aber hier ist ja niemand. Wo kommt er her? Von oben. Von oben? Von den Sternen! Du lügst mich doch nicht an. Ich sage nur, was er sagt. Dass die werte Dame auf den Brückenbogen klettern soll. Bis ganz oben hinauf. Dort solle sie mit dem Kaffee warten. Bis er kommt. Aber das kann ich nicht. Wie soll ich da hinaufklettern können? Sie müssen sich nur auf den Brückenträger legen und langsam hochrobben. Das ist so einfach, meinst du? Sich einfach nur hochhangeln? Aurelia ging zum Brückenbogen. Komm, ich zeig's ihm. Es geht ganz einfach. Wie ein ängstlicher Frosch begann sie, sich auf den Brückenbogen zu robben und verschwand zu den Sternen hinauf. Ich stellte mich Schwalbe in den Weg. Was machst du, wenn sie herunterfällt? Sie bricht sich das Genick. Es hat sie niemand gezwungen. Sie hat ja geglaubt, was du gesagt hast. Wenn sie so blöd ist, ist sie selber schuld. Du spinnst. Hilfe! Wir müssen ihr helfen. Die kriecht schon wieder runter, wenn sie kalte Hände kriegt. Wir müssen Hilfe holen. Nein, lass das. Ich habe keine Lust, jemandem zu erklären, wie sie dahin aufgekommen ist. Die kommt schon selber wieder runter. Das weiß ich. Wir verpissen uns jetzt. Wir können sie doch nicht da oben liegen lassen. Nichts wie weg. Die kommt schon selber runter. Komm jetzt. Ich weiß nicht. Was du meinst. Los, komm mit. Wir verschwinden. Wir haben nicht ewig Zeit, bevor uns jemand sieht. Man fand sie am Tag danach. Sie saß ganz oben auf der Brücke, erfroren, tot. Mutter hat es mir damals erzählt. Sie wollte nicht, dass Vater etwas davon erfährt. Vielleicht hatte sie Angst, dass er das Gleiche tun würde. Ich hatte schreckliche Angst. Und ich hasste Schwalbe. Er fehlte die ganze Woche in der Schule. Man sagte, er sei wieder krank geworden. Bevor ich am Abend einschlief, dachte ich, warum tut man, was man nicht will? Aber ich ahnte nicht, dass dies erst der Anfang war. Ich ahnte nicht, dass Mutter und ich uns ganz entzweien würden für 36 Jahre. Es begann ungefähr nach einer Woche, am Abend, als es mich erneut zur Brücke zog. So kalt, wie es an jedem Abend war, war es den ganzen Winter nicht gewesen. Wen habe ich mir denn hier eingefangen? Täusche ich mich oder habe ich dich schon einmal gesehen? Nee. Das tote Wildpferd, das da kürzlich bei der Brücke lag. Das war vielleicht gar nicht wirklich so tot. Es hatte äußerst seltsame Fressgewohnheiten. Weißt du, was das Pferd gefressen hat? Weißt du das? Nein. Es hat meinen Hut gefressen. Meinen schwarzen Hut. Ich muss jetzt gehen. Du gehst nirgendwo hin, bevor wir uns nicht unterhalten haben. Du warst das. Hatte sie mich gesehen? Hatte mich Schwalbe bei ihr angeschwärzt? Du hast die arme, selige Aurelia auf die Brücke gelockt. Nein, nein, ich habe nichts getan. Ich glaubte, ich müsse auf der Stelle sterben. Ich hörte jemanden um Hilfe rufen. Nein. Ich habe dich wegrennen sehen, mit den Händen gegen die Ohren gepresst. Ich habe gelauscht, aber ich hörte keine Rufe mehr. Erst am nächsten Morgen wurde mir klar, was geschehen sein musste. Nein, ich war es nicht. Ich habe nichts getan. Du hast ihr nicht heruntergeholfen. Du hast keine Hilfe gerufen. Du hast sie da oben sitzen und erfrieren lassen. Ich weiß nicht, was mir damals durch den Kopf ging. Polizei, Gefängnis, Handschellen, Blitzlichter. Der gewissenlose Mörder Hasse Karlsson enthüllt die entsetzliche Wahrheit, wie die Frau über der Eisenbahnbrücke zu Tode gekommen ist. Und Mutter? Was würde sie sagen? Jetzt gehen wir zur Polizei. Und Vater? Du und ich. Ich war es doch nicht. Er würde endgültig verrückt werden und in eine Anstalt gesperrt werden. Hast du Geld dabei? Geld? Wir beide vergessen das hier und du gibst mir etwas Geld. 300 müssen es schon sein. Wo sollte ich 300 herhaben? 300. Das war damals ein Vermögen. In einer Woche. Sonst gehe ich zur Polizei. Zu Hause stand die Celestine. Ich habe die Ladeluke des kleinen Schiffes geöffnet und alles Geld genommen. Ich habe Mutters Traum von der Celestine geklaut. Hassemann? Wo bist du? Ich bin hier. Was macht Vater? Er sucht im Keller nach Äpfeln. Hier, trink Geld. Bald wird es reichen, um nach Rotterdam zu fahren. Wann würde sie es entdecken? Hasse. Du sollst mal sehen. Ich hatte täglich größere Schmerzen im Bauch. Eigentlich blieb mir nur die Flucht oder ein Einbruch beim Radiohändler. Jede Möglichkeit, zu Geld zu kommen, wäre mir recht gewesen. Ich hätte ebenso gut alles gestehen können. aber ich fand nicht den Mut. Ich hatte ja nicht nur das Geld gestohlen. Ich hatte meiner Mutter auch ihren Traum entwendet. Passe, Mann. Der Laderaum ist leer. Was? Der Laderaum ist leer. Dann muss hier jemand eingebrochen sein, Mutter. Aber Vater ist doch die ganze Zeit zu Hause. Wer sollte denn ausgerechnet in der Celestine nach Geld suchen? Papa spielt doch immer mit dem Schiff. Beschuldigst du deinen Vater des Diebstahls? Ja, er ist etwas komisch, Papa. Komm hierher, Hase. Komm hierher. Sag nie ein böses Wort über deinen Vater. Es ist nicht deine Schuld, dass er es schwer hat. Und er stiehlt kein Geld, Hase. Schau mich an. Nee, ich weiß nicht, Mutter. Ich bin nicht so einer. Ich habe noch nie etwas gestohlen. Celestine. Ich will doch auch noch, Mutter. Das weißt du. Mein Schiff. Plötzlich war es Sommer. Die Schule war zu Ende. Obwohl wir uns immer noch auf dem Pausenhof sahen, Schwalbe und ich, haben wir kaum ein Wort miteinander gewechselt. 2 Monate hat unsere Freundschaft gedauert, ehe sie zu Ende ging. Ich konnte Schwalbe ansehen, dass er Angst hatte. Angst, ich könnte verraten, was zu Aurelias Kältetod geführt hatte. Und er sah es mir an, dass auch ich Angst hatte. Aber er wusste nicht, warum. Ich hatte Angst, die Pferdehändlerin würde noch mehr Geld verlangen oder zur Polizei gehen und alles aufdecken. So schlichen wir aneinander vorbei und glotzten in unsere Ängste. Nach dem Schulabschlussfest ging ich zum Fluss hinunter. Und da saß er mit seinem Feldstecher. Was machst du in den Sommerferien? Wir haben ein Ferienhaus. Dort werde ich bald hinfahren. Ich werde wohl hierbleiben. Ich komme vielleicht nach den Sommerferien nicht mehr zurück. Ich fange vielleicht an einer anderen Schule an. Weit weg von diesem Bauernkaff. Und so kam es auch. Schwalbe kehrte im Herbst nicht mehr zurück. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Was aus ihm wurde im Erwachsenenleben, das weiß ich nicht. Aber wie er als Kind war, daran erinnere ich mich genau. Einer, der den Feldstecher umdreht und sagt: Du siehst aus wie ein Gartenzwerg. Ein Zwerg, der 1000 Meilen entfernt steht. Ich ging und ließ den Sommer über mich ergehen. An einem Tag im August fiel mir ein, ich könnte nach den Johannisbeerbüschen sehen, ob sie durch den Lack beschädigt worden waren. Die Büsche haben es ja überlebt. Welche magst du lieber? Die schwarzen oder die roten? Die schwarzen, glaube ich. Ich auch. Wir haben uns ein wenig angefreundet, sie und ich. Ich habe ja manchmal zugehört, wenn sie spielt. Aber das ist eine andere Geschichte. Mutter erwähnte Rotterdam mit keinem Wort. Nie wieder. Sie legte auch keine 50er mehr auf die Seite. Sie beschuldigte mich nie, das Geld gestohlen zu haben. Ich dachte immer, es wird schon vorbeigehen. Alle Kinder stiebitzen wohl. Aber der Schmerz saß tiefer. Endlich kam ein Ersatzbus und wir konnten die Reise fortsetzen. Aber als ich schließlich ankam, war es zu spät. Mutter war bereits tot. Sie war ein paar Stunden vor meiner Ankunft gestorben. Vater saß in der Küche und weinte. Was da vor 36 Jahren geschehen war, konnte ich mit meiner Mutter nicht mehr ins Reine bringen. Dazu war es zu spät. Das mit dem Geld hat sie mir wohl verziehen. Aber das andere? Am Abend nach Mutters Begräbnis ging ich hinaus zur Brücke. Sie sah immer noch gleich aus, nur fahren jetzt da keine Züge mehr. Es war kalt, so wie vor 36 Jahren. Mutter, so war es. Ich werde dir jetzt erzählen, wie es war. Wenn du mir verrätst, warum ich dich so enttäuscht habe. Kannst du mir nicht den Gefallen tun, Mutter? Der gewissenlose Mörder Hasse Karlsson enthüllt die entsetzliche Wahrheit, wie die Frau über der Eisenbahnbrücke zu Tode gekommen ist. Von Henning Mankell, aus dem Schwedischen, von Hans-Jörg Betschart. Erzähler Christian Brückner. Hasse Christoph Stadler. Schwalbe Nino Herrlich. Hasses Mutter Katja Brügger. Die alte Pferdehändlerin Eva Maria Hagen. Janine, Alexandra Henkel. Aurelia Ingeborg Kalweit. Busfahrer Andreas Wang. Ambulanzfahrer Marc Zippel. Hasses Vater Michael Gerlinger. Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Daniela Kletzke. Musik Henrik Albrecht. Hörspielbearbeitung und Regie Claudia Johanna Leist. Dramaturgie Hilke Feeth. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2002.